Gabelbissen. So kocht Österreich. Was fällt dir zum Begriff Gabelbissen ein? Eine Wiener Spezialität und in Thomas sein Podcast. Orderrocking oder Ding im Fernsehen, im Internet. Ja, ist gut. Das ist ein kulinarischer Podcast aus Österreich. Gutes Essen. Gabelbissen mit Lachs. Kindheitserinnerung. Essen. Österreichisches leckeres Essen. Danke. Diese komischen Wollnas, ungenießbar, schmecken nur nach Mayonnaise. Danke. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ich habe bei solchen Begriffen, bin ich sehr schnell in einem Bild, ja? Mhm. Und für mich war es, in eine Gabel reinzubeißen. Okay, das war das. Zum Begriff Gabelbissen. Natürlich meine Kindheit. Der Wiener Gabelbissen. Mhm. Das kann ich mir genau erinnern, das habe ich als Kind immer bekommen, wenn ich mit der Mutter ins AKH reingefahren bin. Und da hat es dann nach dem Blutabnehmen den Gabelbissen als besonderes Gabelfrühstück gegeben. Begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zur 100. Folge des Gabelbissen Podcast. Puh, dass ich diesen Satz mal sagen kann, hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht gedacht. Es freut mich wirklich ganz, ganz stark, dass ich euch die 100. Folge Gabelbissen präsentieren kann. 100 Folgen ist, wenn man sich so recht überlegt, eigentlich schon eine ganz schöne Menge an Gabelbissen. Also da habt ihr schon wirklich sehr, sehr viel über österreichische Küche erfahren, über österreichische Zutaten. Und ich muss ehrlich gesagt wirklich gestehen, es gab Zeiten, wo ich mir gedacht habe, ich habe kein Thema, was ich euch erzähle. Aber dann habe ich in meinen Büchern geblättert und gesehen, ah ja genau, da gibt es noch das und da gibt es noch das und ja, dann ist es immer weiter und weiter gegangen. Und ich kann euch versichern, es kommt noch viel, viel mehr. Also es gibt noch so viel über österreichische Küche zu erzählen. Das Spektrum ist so breit. Es gibt im süßen Bereich noch so viele verschiedene Arten von Torten, von Süßgerichten. Auch im fleischigen Bereich von den ganzen Bundesländern gibt es noch so viel Zutaten. Ja, ich habe generell noch andere Ideen. Also da kann ich euch wirklich noch sehr, sehr viel erzählen. Also keine Sorge, die 200, die knacken wir locker. Ja, die heutige Folge wird mal ein bisschen anders als die üblichen Gabelbissen-Folgen. Ich beginne mit einem speziellen Teil. Und zwar habe ich mir gedacht, möchte ich euch zunächst einmal ein bisschen was Geschichtliches erzählen, wie es generell in Gabelbissen üblich ist. Nur in dem Fall werde ich euch nichts Geschichtliches über ein Gericht erzählen, sondern über den Podcast selbst. Ja, danach habe ich mir gedacht, das könnte für euch auch interessant sein, gibt es einen kleinen Blick Backstage, sprich, wie entsteht eigentlich so eine Folge Gabelbissen, was verwende ich zum Aufnehmen, weil es kann ja sein, dass mir durchaus wer zuhört und sagt, eigentlich würde ich selbst auch gerne einen Podcast machen, ich finde es gut, was du da machst, wie machst du das? Ja, und dann gibt es einen kleinen Bericht vom Hörertreffen, das wir vor kurzem hatten, es wird ein Gewinnspiel geben, Und last but not least gibt es natürlich auch ein Gericht. Und das ist, kann ich euch jetzt schon verraten, ja, ein Gericht ist eher wirklich für Feiern gedacht. Also das ist durchaus eher deftiger und ja, aber ich will euch jetzt auch nicht zu viel vom Gericht verraten, dazu kommen wir später. Fangen wir lieber mal wie bei jeder Folge mit dem geschichtlichen Teil an. Wie alles begann. Die Idee zum Gabelbissen, die hatte ich eigentlich schon relativ lange. Das müsste jetzt gut, lasst mich nachdenken, so 7-8 Jahre zurückliegen. Also wirklich weit vor dem eigentlichen Start des Podcasts. Und da hatten ein Freund und ich, der Johannes, die Idee, wir könnten doch einen Podcast machen. Weil es immer seinerzeit auf den Koch-Podcast Delight von Cooking aufmerksam geworden. Das ist so ein Videopodcast im Kochbereich aus, ich glaube, der Münchner Region, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das hat uns einfach total gut gefallen. Und dann hatten wir die Idee, die zwar der Robi und der Alex waren, also da sind es nach wie vor, man bringen leider nicht mehr wirklich viel, aber gelegentlich doch noch was, kochen dann mehr oder weniger live und erzählen, was sie da so machen. Dann hatten wir die Idee, bringen wir doch das gleich in einem Audioformat. Sprich, wir stehen gemeinsam in der Küche und kochen und erzählen. Weil das war zu der Zeit etwas, was es unseres Wissens nach noch nicht gegeben hat. Ja, irgendwie ist die Idee dann im Sand verlaufen und ich habe dann bei Zufall entdeckt, das Format hat es schon gegeben, nennt sich, glaube ich, Küchenlicht. Das ist ein deutscher Koch-Podcast, der nennt sich auch Mitkoch-Podcast, wo der Podcaster ein Gericht kocht und einfach während Kochen erzählt. Ja, und dann ist irgendwie das Ganze wirklich sehr, sehr stark im Sand verlaufen und ich habe mich mehr dem Foodblogging gewidmet. Und da war das Hauptaugenmerk seinerzeit auf Restaurantkritiken und Produkttests. Also das habe ich alles aus eigener Tasche bezahlt. Es gab da eigentlich nie einen Sponsor. Das habe ich gemacht, weil es mich seinerzeit einfach interessiert hat. Ja, das Interesse an dieser Thematik ist mit der Zeit immer mehr geschwunden, weil ja immer Restaurantkritiken ist auch langweilig. Ich selbst habe eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wirklich viele, viele Jahre gekocht. Wurde eigentlich dann, oder war zu der Zeit dann schon ein Hobby. Und somit habe ich angefangen, ab und zu Rezepte zu verbloggen. Ja, dann bin ich irgendwie nach langer Podcast-Abstinenz, ich habe dann einfach wirklich lang nichts gehört, nichts konsumiert in der Richtung, wieder eingestiegen und habe den Kulinarikast abonniert. Ja, und dann habe ich mir auch gleichzeitig einen Account bei Twitter angemeldet und immer wieder was geschrieben. Dann nach einiger Zeit ist mir auch der Sven Menke, das war oder ist der Produzent des Gabelbissen, des Kulinarikast. Und ist mir dann gefolgt und irgendwann habe ich dann wieder die Idee geboren, irgendwas in Podcast-Richtung zu machen, aber habe mich ehrlich gesagt nicht so ganz drüber getraut. Und dann habe ich immer wieder mal, wenn ich gekocht habe, das ein bisschen vertwittert und habe Fotos in Twitter reingestellt und da habe ich, das kann ich mir noch gut erinnern, Erdäpfelschöberl gemacht und habe das reingestellt. Kurze Zeit, nachdem ich das Foto online gestellt habe, haben der Kai vom Hobbykoch-Podcast und der Sven darauf reagiert und der Sven hat dann, also der Kai war interessiert, was das ist und der Sven hat auch. Und der hat mir dann geschrieben, wir müssen mal reden. Ich dachte, okay, ja, wenn er reden will, kein Problem, können wir doch gerne mal machen. Das Ganze ist dann in eine Kulinarikast-Folge über österreichische Küche ausgeartet. Sprich, der Sven wollte mit mir, der hat mit mir dann gemeinsam eine Folge über österreichische Küche aufgenommen, wo wir einfach so kurz angeschnitten haben, die verschiedensten österreichischen Gerichte. Und das war mehr oder weniger der Startschuss dann, dass ich gesagt habe, okay, das hat so viel Spaß gemacht, jetzt da was aufzunehmen und über unsere Küche zu reden. Ich mache jetzt was Eigenes. Und dann habe ich einfach überlegt und ein bisschen mich informiert und nach einiger Zeit ist dann die Idee des Gabelbissen geboren worden. Nur wieso jetzt eigentlich Gabelbissen? Und das hat zwei Gründe. Der Gabelbissen, das habe ich damals in der Folge 0 schon erklärt, ist ja ein, ich weiß nicht, ob ich das generell in der Folge 0 erklärt habe, egal, ich erkläre es nochmal, mache ich doch gern, ist ein kleines Gericht, so für zwischendurch. Und das wollte ich auch im Podcast-Format machen. Ich wollte euch einen Podcast bringen, der so ein gemütlichen Häppchen von einer halben Stunde, man teilweise auch ein bisschen länger sein kann. Und es sollte auch einen Bezug zu Österreich haben. Und der Gabelbissen ist nun mal ein österreichisches Gericht, eine österreichische Speise. Und da haben wir gedacht, passt, verwende ich den Begriff Gabelbissen für meinen Podcast. Ja, irgendwann kam dann das Mikrofon ins Haus und ich habe begonnen aufzunehmen. Ja, und damals, kann ich euch sagen, hat neben der Recherche die Produktion, die eigentliche Aufnahme mit dem Schnitt extrem lang gedauert. Ich kann mich erinnern, meine ersten 10 Folgen, die also im Schnitt 20 bis 30 Minuten gedauert haben, da habe ich für diese Zeit pro Folge 3,5 bis 4 Stunden Audioproduktionszeit aufwenden müssen. Also gewaltig viel, wenn man sich das so überlegt für die Zeit. Man muss dazu sagen, zu der Zeit habe ich auch ja, jeden Räusperer, jeden Atemzug, den ich gehört habe, alles rausgeschnitten, mache ich heutzutage nicht mehr, weil ich gemerkt habe oder gehört habe, dass auch erfahrene und professionellere Podcaster, so wie Tim Pritlove, Holgi, wie auch immer, dass die auch sowas drinnen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, man soll die Ansprüche jetzt nicht zu hoch stellen, ich bin nicht der öffentliche Rundfunk hier in Österreich, es ist ein privates Projekt und da kann man sowas durchaus auch drinnen lassen. Was natürlich auch dazu gekommen ist, meine ersten Folgen habe ich bei weitem nicht so frei gesprochen, wie ich das heutzutage mache. Damals habe ich wirklich noch viel vorgeschrieben, viel vorformuliert. Heutzutage habe ich nur mehr Stichwörter, weil klar, das Ganze kann ich mir nicht merken. Und formuliere mehr oder weniger den kompletten Podcast frei. Ja, mittlerweile bin ich bei der Audioproduktionszeit um einiges geringer, doch dazu dann später mehr. Ich würde vorschlagen, ich komme mir mal zu einem Blog mit Grüßen. Ich habe in vorigen Folgen nachgefragt, ob ihr vielleicht ein paar Grüße oder Audiokommentare zur Folge 100 schicken wollt. Ich habe welche bekommen und die möchte ich euch gerne vorspielen. Den Anfang darf der Kai machen. Den Kai kennt ihr vermutlich. Wenn nicht, kann ich euch seinen Podcast wirklich nur wärmstens empfehlen. Der Kai macht nämlich den Hobbykoch-Podcast und den erreicht ihr unter hobbykoch-podcast.de. Solltet ihr aber auch in den gängigen Podcast-Verzeichnissen finden. Und kurze Vorstellung noch von ihm. Sein Konzept ist es einfach, Gerichte zu kochen und dabei zu podcasten und auch viel Hintergrundwissen zu vermitteln. Das muss ich sagen, tolles Konzept, gefällt mir sehr gut. Und der Kai, und das finde ich ja irgendwie toll, hat einmal in einer seiner Folgen erwähnt, oder ich glaube sogar schon mehrfach, dass ich mehr oder weniger der Hörer der ersten Stunde war. Also ich glaube, ich war wirklich der Erste, der seinen Podcast seinerzeit abonniert hat. Ja, und er hat mir einen Audiokommentar geschickt und das möchte ich euch jetzt abspielen. Lieber Thomas, ganz, ganz herzliche Grüße aus dem hohen Norden und herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode des Gabelbissen-Podcast. Es kommt mir noch so vor, als wäre es gerade gestern gewesen, dass du zusammen mit dem Sven Menke und mir ja überlegt hast, wie du diesen Podcast am besten ja auf den Weg bringst. Und seitdem sind es jetzt schon so viele Folgen, die ich immer sehr interessiert verfolge und hin und wieder auch mal etwas ausprobiere. Ich lerne auf jeden Fall immer sehr viel dazu über die österreichische Küche und besonders gefallen mir natürlich die Folgen, die du in deiner Küche produzierst beim Zubereiten der Speisen. Das erinnert mich ja an meine eigenen Sendungen, weil ich das ja da auch so mache. Also alles Gute und viel, viel Erfolg für die nächsten 100 Episoden. Alles Gute von Kai vom Hobbykoch-Podcast. Danke Kai für das nette Audiokommentar. Ja, stimmt, wie du das erwähnt hast, da haben wir damals alle gesprochen oder diskutiert über Twitter, wie könnte ich das machen, da gab es Mikrofonberatung, wie man das von der Software her macht. Ja, muss dann auch nochmal vielen Dank dafür, dass ihr mir damals geholfen habt. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel gebracht. Ja, und Ein Audiokommentar möchte ich auch noch vorspielen. Das kommt auch von einem Podcast-Kollegen und langfolgigen Hörer, weil langjährig, oder könnte man ja auch sagen, gibt er den Podcast fast 3 Jahre. Hörer meines Gabelbissen, zwar der Daniel vom Brombeerfalter. Auch der Daniel hat mir wirklich nette Grüße geschickt. Und wer den Daniel nicht kennt, der wirft mal sofort einen Blick auf brombeerfalter.de. Da findet ihr einen wirklich netten Personal-Podcast, den ich euch auch nur wärmstens empfehlen kann. Aber ich würde sagen, kommen wir gleich einmal zum Audiokommentar vom Daniel. Hallo Thomas. Normalerweise hört man bei mir meistens einen Automotor im Hintergrund, wenn ich aufnehme. Aber da wir uns ja seit einiger Zeit gelegentlich zum Abnehmen gegenseitig motivieren, dachte ich mir, das muss ich auf dem Fahrrad aufnehmen. Das geschieht jetzt hier gerade. Links von uns der wunderschöne Kehler Friedhof, wo die ganzen Toten von Kehl leben. Rechts von uns ein trockengelaufener Zufluss von irgendeinem anderen trockengelaufenen Bach. 100 Folgen Gabelbissen, da gratuliere ich ganz herzlich. Der Gabelbissen, der war tatsächlich einer von den Podcasts, die ich schon sehr, sehr früh, seit ich Podcasts höre, verfolge. Ich habe auch alles von Anfang an nachgehört. Also ich weiß gar nicht mehr, mein erster Podcast, den ich gehört habe, der mich überhaupt zu dem Medium gebracht hat, das war die Empfehlung eines Freundes für NSFW. Und von NSFW bin ich sehr, sehr schnell zum Kulinarikast gekommen. Und dann entweder hat der dich direkt empfohlen oder über den Hobbykoch-Podcast. Das war auf jeden Fall ganz früh. Das war auf jeden Fall ganz früh. Du warst also einer der ersten in meiner Abo-Liste. Einer der ersten 10, möchte ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht einer der ersten 20. Ich habe damals noch ziemlich viel Zeug von den Radiostationen, die das als Podcast zur Verfügung stellen, abonniert. Aber so richtige Podcasts, also nicht Zweitverwertung von irgendwas anderem, auf jeden Fall einer der Top 10. Und ich habe enorm viel gelernt über die österreichische Küche. Darüber, dass es sehr viele Parallelen gibt zur süddeutschen Küche, auch wieder Unterschiede. Was ich total spannend finde, ist teilweise auch die unterschiedliche Wortwahl, die unterschiedliche Benennung von Lebensmitteln und Zutaten und Speisen, weil eben das Österreichische doch wieder eine eigene Sprache ist, und Sprachen finde ich sowieso faszinierend ohne Ende. Und von daher wünsche ich dir und auch mir, dass das noch sehr, sehr lange weitergeht mit dem Gabelbissen-Podcast, weil ich höre es immer gerne. Und nebenbei finde ich es auch super schön, dass wir es schon geschafft haben, uns zweimal schon in Wien zu treffen. Denn ich empfinde dich als einen sehr, sehr angenehmen Menschen. Und es tut mir auch ziemlich leid, dass ich es am 28.11. nicht zu deinem Hörertreffen... wann kommt deine Folge 100 raus? Richtige Zeitform hier einsetzen, schaffen werde, schaffen oder geschafft habe. Das klappt leider nicht ganz, weil ich meine, Wien sind halt auch um die 600, 700 Kilometer von mir daheim. Und arbeiten muss ich da auch noch ein bisschen zwischendurch. Und ja. Aber alles Gute zur Folge 100. Mach bitte, bitte lange weiter so, wie gesagt. Und ja, schöne Grüße aus dem Südwesten Deutschlands, aus der Rheinebene, vom Daniel vom Brombeerfalter. Danke Daniel, auch dir für das nette Audiokommentar. Hat mich wirklich gefreut, dass ich was bekommen habe. Ja, ich würde sagen, werfen wir mal gemeinsam einen Blick, oder ich sag mal so, ich gewähre euch einen Backstage-Blick des Gabelbissen-Podcasts. Zunächst einmal, wie nehme ich das Ganze auf? Wenn ich so Folgen wie jetzt aufnehme, sprich nicht bei mir in der Küche, verwende ich mein Samsung Meteor Großmembranmikrofon mit einem Popschutz davor, damit ihr eben dieses Blasen nicht so hört. Das Ganze nehme ich auf meinem iMac auf mit der Software Reaper und dem Ultraschall-Plugin. Das Ultraschall-Plugin ist für die Audio-Software eine speziell entwickelte Erweiterung eben für Podcaster. das einem mehr oder weniger den Workflow um einiges vereinfacht. Ja, und wenn ich das Ganze in der Küche aufnehme oder theoretisch auch unterwegs, gab es glaube ich noch nicht, aber wird vielleicht auch mal kommen, dann nehme ich das Ganze mit einem mobilen Aufnahmegerät, mit einem sogenannten PCM-Recorder auf, und zwar einem Tascam DR05. Das Ganze wird in WAV-Format aufgenommen und im Anschluss entweder direkt so auf Phonic geladen oder zunächst in Reaper geschnitten und danach zu Auphonic. Jede Folge, bevor sie veröffentlicht wird, wird, wie bereits erwähnt, zum Dienst Auphonic geladen. Und der ist mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass es in der gewohnten Qualität hört, wie es momentan gerade auf die Ohren bekommt. Sprich, eine Audioanpassung, dass eben die Lautstärke passt, Hintergrundgeräuschunterdrückung, ein bisschen Reduzierung des Umgebungsschalls, etc. etc. Man, zu sehr möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, solltet ihr Fragen dazu haben, dass ihr sagt, ich möchte sowas auch machen, kannst du noch ein paar Tipps geben, dann kontaktiert mich einfach. Ja, und wie entsteht denn so eine Folge Gabelbissen? Zunächst einmal mit einer Idee zu einem Gericht. Entweder fällt mir das dann spontan ein, so Brainstorming-mäßig, oder ich blättere meine ganzen Bücher durch und schaue nach, was es da alles so Schönes gibt. Und ja, dann treffe ich die Wahl für ein Gericht und beginne mit der Recherche. Die Recherche ist auf der einen Seite mit meinen Büchern, die ich habe. Ich habe einige Kochbücher, die sich ein bisschen historisch mit der österreichischen Küche beschäftigen. Natürlich, ja klar, mit den Rezepten, das ist ja klar. Ich recherchiere im Internet. Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber plane ich demnächst mal zu machen. Habe auch Zugriff auf Bibliotheken und Anstalten dieser Richtung hier in Wien. Da sind wir zum Glück mit der Nationalbibliothek gesegnet. Und die, muss ich sagen, hat eine exzellente Auswahl an Kochbüchern und historischen kulinarischen Büchern. Ja, und dann vergleiche ich verschiedenste Quellen, versuche einfach zu ermitteln, wie das Gericht entstanden ist, sprich die Historie des Gerichts, was typisch ist für das Gericht etc. Denn meine Anforderung an den Gabelbissen, an die regulären Folgen, nenne ich das jetzt mal, war immer, ich möchte euch oder auch mir, für mich das machen, oder vor allem für euch, erklären, wie kam es zu dem Gericht, was für einen historischen Background hat. Das spricht, denn ich denke, wenn man von so einem Gericht was lernt, hat man vielleicht einen anderen Bezug zu dem Ganzen. Zum Beispiel, wenn man den historischen Hintergrund des Wiener Schnitzel kennt, dann ist es ganz was anderes, wenn man das nur das Gericht kennt. Sagt man, ja okay, dieser banierte Stück Fleisch, aber was das eigentlich für eine Idee war, warum das Gericht so entstanden ist, wie es eigentlich jetzt so bekannt ist, das kennt man nicht so und dann schätzt man das vielleicht nicht so. Und das war eben dann die Grundidee. Das ist natürlich der Teil der Recherche, die beim Podcast selbst die meiste Zeit in Anspruch nimmt, mittlerweile muss ich sagen. Und das ist mir eben, wie gesagt, wichtig, dass ich euch wahre Fakten bringe. Und darum versuche ich das eben immer aus verschiedensten Quellen zu lesen, einfach um dann mehr oder weniger den Mittelwert zu haben und zu sehen, okay, das dürfte der wirklich plausibelste Weg des Ganzen sein. Wenn ich das Ganze recherchiert habe, mache ich mir währenddessen schon kleine Notizen. Und dann wird das meistens an einem Mittwoch dann zu einer Folge verarbeitet. Nach der Aufnahme gibt es vielleicht noch hier und da einen kleinen Schnitt. Dann kommt das Ganze zu Auphonic rauf und wird auf meinem Webspace publiziert. Ich muss dann nur noch den Artikel dazu verfassen, eben für den Feed und für den Blog selbst und da natürlich das dazugehörige Bild in die Höhe. Und weil vor kurzem die Frage aufgetaucht ist, kochst du wirklich alles, bevor du es verpodcastest? Ja, mache ich. Denn ich habe gesagt, ich habe mir immer gesagt, ich möchte nur Folgen zu etwas bringen, was ich auch schon mal gemacht habe. weil es bringt ja nichts, wenn ich euch von einem Gericht erzähle, das ich noch nie in meinem Leben gekocht habe. Ich will ja auch Erfahrung damit haben und euch was darüber berichten können, und da hat man einfach mehr Gespür dafür, wenn man das schon selbst gemacht hat. Hin und wieder, ja, doch einige Male passiert es dann wieder, dass ich vergesse, ein Foto vom Gericht zu machen, und dann greife ich einfach auf Creative Commons Bilder zurück, sei es von Wikipedia oder auch vom Fotodienst Flickr. Da ist es mir eben auch wichtig, dass das frei verfügbare Bilder sind, damit es hier keine lizenzrechtlichen Probleme gibt. Ja, und das war im Großen und Ganzen die Produktion einer Folge Kabelbissen. Kommen wir zum Hörertreffen. Das war vor ein paar Tagen hier in Wien, und da habe ich mich mit zwei Hörern getroffen, dem Webanhalter und der Frau Vermischtes AG. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr nett. Wir haben uns am Weihnachtsmarkt im alten AKH getroffen, haben dort der Kulinarik gefrönt und geplaudert und geplaudert. Und das trotz ekelhaft kalten Windes. Aber es hat uns allen, ich denke, das kann ich so sagen, sehr viel Spaß gemacht, und wir haben viele Erfahrungen ausgetauscht, natürlich Podcast-Empfehlungen gegeben, wir haben über dieses und jenes geplaudert. Ja, ich muss sagen, war wirklich ein sehr, sehr gemütlicher Abend, und ich denke, das werden wir auf alle Fälle wiederholen. Sprich, ein Gabelbissen-Hörertreffen wird es wieder geben. Und zwar dann im Jahr 2016, und da habe ich mir überlegt, habe ich den beiden auch schon gesagt, wenn wir es dann zur wärmeren Jahreszeit machen, und vielleicht wird es dann bei einem heurigen sein. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich habe auch noch nicht wirklich konkrete Ideen. Vielleicht wird es auch ein gemeinsames Kochen. Ich weiß es noch nicht. Auf alle Fälle, die es heuer verpasst haben, können sich schon aufs nächste Jahr freuen. Da wird es dann wieder ein Hörertreffen geben. Vielleicht noch ein paar weitere Informationen zum Gabelbissen, die ich euch auch bringen möchte. Der Gabelbissen wird im Schnitt um die 150 Mal gehört. Natürlich gibt es auch Folgen, die weit über 200 sind, aber so im groben Schnitt, sage ich mal, 150 hören es auf alle Fälle innerhalb der ersten Woche nach Veröffentlichung. Und das, muss ich sagen, freut mich wirklich sehr, weil das sind Hörerzahlen mit zu vielen, hätte ich ehrlich gesagt damals nicht gerechnet. Und das, dadurch, dass es wirklich kontinuierlich ist, zeigt es mir, dass der Gabelbissen euch gefällt und dass ich wirklich so weitermachen werde. Meine bis jetzt Spitzenfolge ist, und das finde ich irgendwie spannend und witzig, weil damit hätte ich nie gerechnet, und zwar ist es eine Gruß aus der Küche-Folge, und zwar jene, die sich Krautfleckerl Deluxe nennt. Da habe ich Krautfleckerl gekocht, mit ein bisschen, ich glaube damals war es mit Schinken dabei, ein bisschen speziellere Krautfleckerl. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass eben das die Top-Folge wird. Man so konkret von auf alle 100 gesehen, kann ich es euch eh nicht sagen, weil diese Zählung, was natürlich anonym läuft, ich bekomme nicht mit, wer ihr seid, woher ihr kommt. Ich sehe nur, so viele Downloads habe ich an dem Tag, und der Client ist es. Aber nicht, woher der Client kommt, was auch immer. Also keine persönlichen Daten, wirklich schön anonymisiert. Das mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist. Denn in Zeiten von heute ist Datenschutz, finde ich, was ganz Wichtiges. Und ja, auch bei Statistik sollte das dementsprechend so sein. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Ja, diese Aufzeichnung, wie viel das runterladen, habe ich noch nicht so lange. Von daher kann es gut sein, dass zum Beispiel das Kaisersliebste Speise, wo es um den Tafelspitz gegangen ist, oder die Wiener Schnitzelfolge, oder ja, welche, oder auch andere Folgen, wo ich ganz typische Sachen schon behandelt habe, die vielleicht noch mehr gehört haben, was vermutlich auch so ist. Denn der Gabelbissen wird auch nach über einer Woche immer noch wirklich einige Male pro Woche dann runtergeladen, und die Hörerzahlen steigen und steigen. Und das freut mich wirklich sehr. Ja, und was mich auch sehr freut, dass es immer wieder Feedback gibt. Man könnte durchaus ein bisschen mehr Kommentare geben, das muss ich ehrlich mal sagen. Würde mich wirklich freuen, wenn ein bisschen mehr Kommentare kommen würden. Aber man, ich bin ja selbst Podcast-Konsument, kennt somit von mir selbst. In dem Moment, wo man es hört und sich denkt, jetzt könnte er Kommentar schreiben, ja, wenn man da die Folge fertig gehört hat und wieder mal zu einem Rechner kommt oder wo auch immer, denkt man nicht mehr dran. Von daher, ja, kann ich schon gewisse Hinsicht verstehen. Aber dennoch möchte ich mal kurz anmerken. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn es ein bisschen mehr Kommentare geben würde. Aber gibt doch immer wieder was und das freut mich dann umso mehr. Ja, und sonst bekomme ich natürlich immer wieder Feedback über Twitter, über Google Hangout, über Telegram und sonstige Dienste. Ja, und würde sagen, ich habe es schon angekündigt, kommen wir zum Gewinnspiel der Folge 100. Ich habe gedacht, das möchte ich mit euch feiern und wie könnte ich das am besten machen, weil ich kann euch nicht alle jetzt zu mir auf ein Bier einladen, weil ja, ich nehme an, es kommen durchaus auch Hörerinnen und Hörer von etwas weiter weg. Jetzt habe ich gedacht, ich feiere mit euch im Rahmen eines Gewinnspiels. Und zwar möchte ich ein kleines kulinarisches Paket verlosen. Was da genau alles reinkommt, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Das soll eine Überraschung bleiben. Was ich euch sagen kann, so viel sehr verraten, es wird was sein, wo ihr daraus was selber machen könnt und auch etwas, das ich im Gabelbissen bereits vorgestellt habe. Was aber genau, wie gesagt, verrate ich nicht. Habe ich Lust gemacht? Kann ich mal denken. Wie könnt ihr denn daran teilnehmen? Das ist ganz einfach. Ihr schickt eine E-Mail an feedback@gabelbissen.at und in der Mail müsst ihr mir eine kleine Frage beantworten. Und zwar schreibt bitte rein, was gehört denn alles in einen Gabelbissen? So, und da kann ich euch sagen, es ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Ihr müsst euch jetzt nicht zwingend auf das Gericht Gabelbissen beziehen. Ihr könnt auch gerne schreiben, was zum Beispiel alles in so eine typische Gabelbissen-Folge reingehört. So, da lasse ich euch kreativen Freiraum. Einfach beantwortet mir die Frage, was gehört denn alles in einen Gabelbissen für euch hinein? Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist Sonntag, der 20. Dezember, 23.59 Uhr. Sollte jemand jetzt von euch ein bisschen Husten gehört haben, das war mein kleinster Sohn, der auch gemeint hat, er möchte jetzt mal im Gabelbissen dabei sein. Dem ist nämlich von vielen Reden jetzt von dem kulinarischen Paket, denn er weiß ja schon, was drinnen ist. Das Wasser ist so im Mund zusammengelaufen, dass er sich gleich mal verschluckt hat. Ja, Einsendeschluss habe ich bereits erwähnt. Der Rechtsweg ist wie natürlich bei allen Gewinnspielen hier natürlich ausgeschlossen. Aber ich denke, das ist eh klar. Die Verlosung des Ganzen erfolgt dann übrigens dann in der Weihnachtsfolge des Gabelbissen. Also nicht in der Weihnachtsfolge, sondern in der Folge am 24. Dezember. Da kann ich euch jetzt schon verraten, da wird es sogar zwei Folgen Gabelbissen geben. Eine Folge vom Pottwichteln und da muss ich ehrlich sagen, bin ich wirklich schon sehr, sehr, sehr darauf gespannt, wer mir eine Folge, ich sag mal, wichteln wird und vor allem, was es da dann gehen wird. Bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf. Neben dieser Folge wird es dann auch noch, wie im letzten Jahr, ein Mundartgedicht für euch geben und natürlich werde ich da den oder die Gewinnerin oder den Gewinner des Gewinnspiels verlosen. So, und jetzt kommen wir zum kulinarischen Teil der heutigen Folge und ich habe es bereits im Vorfeld angekündigt, da kommt heute wirklich ein Festessen, was richtig deftig ist und was eher was Spezielleres, was man sich wirklich nicht jeden Tag macht. Und zwar gibt es da für euch Salzburger Braten mit Sauerkrautkrapfen. Bevor wir zum Rezept kommen, gibt es natürlich noch ein bisschen Info zum Gericht. Von diesem Braten gibt es, wie man es eigentlich von vielen anderen typischen österreichischen Gerichten erkennen, die verschiedensten Varianten. Sprich, es gibt kein Einheitsrezept, das sagt, okay, dann nimmst du das Fleisch und da kommt hinein Karotten, da kommen hinein Sellerie und Erdäpfel. Nein, da gibt es auch viele verschiedenste Varianten. Eines ist beim Salzburger Braten jedoch immer gleich. Es ist ein gefüllter Braten. Sprich, das ist immer ein Stück Schwein, das gefüllt wird. Und da haben wir schon dann wieder den Unterschied, nämlich die Füllungen können variieren. Da gibt es etliche Füllungen. Man hat hier von reinen Gemüsefüllungen über deftige Wurstbrätfüllungen bis hin zu ganz feinen Füllungen mit Trüffeln wirklich alles in diesem Braten vertreten. Und das ist das, was ich finde, diesen Braten so speziell macht, weil er dann einfach so variantenreich ist und immer wieder anders schmecken kann, weil ich einfach die Füllung super variieren kann. Eines, was auch bei allen Salzburger Braten immer gleich ist, es wird Schweinebrust verwendet und da mit Schwarte dazu, weil zu einem richtigen Schweinsbraten gehört auch ein leckeres, knuspriges Schwartel dazu. Ganz klassisch wird das Gericht mit Sauerkraut und Knödel serviert, da primär Semmelknödel, aber besonderen Anlässen, wie zum Beispiel der Folge 100 des Gabelbissen, aber auch bei Geburtstag und sonstigen Feiern im Bundesland Salzburg, werden zum Beispiel Sauerkrautkrapfen serviert. Die darf man natürlich jetzt nicht mit den Bauernkrapfen, den man so kennt, oder gar Faschingskrapfen vergleichen. Das hat mit dem nichts zu tun, sprich, es ist kein gefüllter Germteig. Nein, nein, nein. Das ist eine eher deftige Beilage, wo neben Sauerkraut auch noch Speck drinnen ist, Erdäpfel und Äpfel an sich. Ja, mehr dazu dann im Rezept später. Was ich so gelesen habe in verschiedensten Quellen, sind Salzburger und Salzburgerinnen Leute, die Braten lieben. So, wie gesagt, habe ich gelesen, ich kann es euch jetzt nicht persönlich bezeugen, müsste ich mal jemanden fragen, der aus Salzburg kommt, aber so liest man es immer wieder. Und von daher, so steht in meiner Literatur, werden die Portionen dementsprechend groß berechnet. Laut meinen Kochbüchern, und wirklich Büchern, ja, steht nicht in einem so drinnen, wenn hier für 4 Personen, ja, 2,5 bis 3 Kilogramm Fleisch verwendet, also ohne Füller wohlgemerkt, also so, ja, kommt dann schon durchaus ein bisschen was auf den Teller pro Person. Man, ob jetzt wirklich generell so viel gegessen wird, ja, wenn ich ehrlich bin, ich kann mir es nicht vorstellen, aber ja, dadurch, dass ich es wirklich gesagt öfter gelesen habe, wird schon was Wahres dran sein. Mein nachfolgendes Rezept wird sich auch auf die Menge beziehen, aber sind wir uns ehrlich, da können locker meines Erachtens 6, manchmal sogar 8 Personen davon essen, wenn ich das Ganze mit Beilage esse. Das Gericht ist ja eher deftig und speziell und von daher wird das eben in Salzburg eben zu Feiern und Festen gekocht und wie ich schon erwähnt habe, ist nichts Alltägliches. Historisch betrachtet kann man bei diesem Braten leider nicht wirklich viel sagen. Es ist schwer zu ermitteln, wo der jetzt genau herkommt. Es dürfte auf alle Fälle aus dem Salzburgerischen kommen. Es gibt ähnliche Braten auch in Bayern. Klar, Salzburg und Bayern haben durchaus gewisse Ähnlichkeiten. Aber man kann es schwer sagen, wo der eigentliche Ursprung ist. In der Literatur und auch im Netz gibt es aber, ich sagen, eindeutige Hinweise darauf, dass das Ganze eher aus dem bäuerlichen Bereich kommt, was ich mir durchaus auch wirklich gut vorstellen kann, denn wie ich euch ja schon öfter erzählt habe, bäuerliche Gerichte haben selten eine gute Dokumentation oder relativ wenig an Dokumentation dabei oder es wurde nie niedergeschrieben und von daher würde ich sagen, ist die These, dass das Ganze aus dem bäuerlichen kommt, durchaus plausibel. Man, natürlich nicht gerade die Variante mit Trüffeln, aber mit Wurstbrät und so kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und das Getränk dazu würde ich euch persönlich ein Bier empfehlen. Nicht nur, weil ich persönlich ein leidenschaftlicher Biertrinker bin, sondern weil, finde ich, zu so einem deftigen Gericht einfach ein Bier gut passt. Und da würde ich ein Salzburger Bier trinken und da kann ich euch 2 Brauereien empfehlen, weil ich von denen persönlich selbst sehr überzeugt bin und deren Bier sehr gerne trinke. Und zwar auf der einen Seite die Stiegl-Brauerei und die Craft-Bier-Brauerei, wobei neuerdings schenken sie kein Craft-Bier mehr aus, aber es ist ein handwerklich gebrautes Bier. Die Brauerei Gusswerk. Gut, jetzt haben wir auch da ein bisschen allgemeine Info und jetzt kommen wir zum Rezept. Und zwar Salzburger Braten mit Sauerkrautkrapfen für 4 bis, ja, ich würde sagen 8 Personen locker. Und dazu benötigen wir 2,5 bis 3 Kilogramm Schweinebrust mit Schwarte, einen Bund Suppengrün, Rinderbrühe, da würde ich mal sagen, richtet euch auf alle Fälle einen Dreiviertel Liter her. Frisch oder vom Würfel. Was für euch praktischer ist, was ihr zu Hause habt, da will ich niemandem was vorschreiben in der Richtung. Des Weiteren benötigen wir 2 Zweige frischen Thymian. Wer jetzt keinen bei der Hand hat, kann auch getrocknete Thymianblätter verwenden. Außerdem benötigen wir 2 Lorbeerblätter, etwas Mehl, Kümmel, eine Zehe Knoblauch, Salz und Pfeffer. Für die Füllung benötigen wir 800 Gramm Bratwurstbret. In einigen Fleischereien bekommt ihr das Bret ohne Haut, sprich wirklich nur das Bret an sich. Und wenn ihr das nicht bekommt, ist, sage ich mal, an sich auch kein Thema. Dann kauft euch einfach normale Bratwürste, schält die und verwendet das Bret dann von den Bratwürsten drinnen. Geht genauso. Außerdem benötigen wir noch 200 Gramm Beinschinken. Wer jetzt keinen Beinschinken bekommt, kann alternative auch gern einen Kochschinken oder, sagen wir, generell Schinken eurer Wahl verwenden. Außerdem benötigen wir noch 150 Gramm Tiroler Bauchspeck. Das passt natürlich super in ein Salzburger Gericht rein. Ich kann natürlich jegliche Art von Bauchspeck nehmen. Ich nehme halt gerne den Tiroler als Beispiel, weil ich den Geschmack vom Tiroler Bauchspeck oder generell vom Tiroler Speck sehr, sehr schätze. Ja, und dann benötigen wir noch 200 Gramm Pistazien ungesalzen. Und da bitte wirklich darauf achten, dass die nicht gesalzen sind. Sonst kann ich euch sagen, wird das Gericht schon sehr salzig. Ja, und für die Beilage benötigen wir noch 500 Gramm Sauerkraut, 4 Erdäpfel mehlig kochend, 2 Äpfel, 4 Gemüsezwiebeln, sprich die mit der bräunlichen Schale. Ihr könnt natürlich auch gerne rote Zwiebel verwenden oder weiße. Nur Schalotten, da müsste man dann halt mehr nehmen. Bei Schalotten würde ich dann bei den kleineren mindestens 8 Stück nehmen. Weiters benötigen wir wieder 150 Gramm Tiroler Bauchspeck oder einen alternativen, gut geräucherten Speck, 5 Esslöffel Mehl, 4 Eier, Salz und Öl zum Herausbacken. Zunächst einmal müssen wir den Knoblauch schälen und wirklich ganz, ganz klein würfeln. Danach nehmen wir unser schönes Stück Fleisch, tupfen das Ganze mal trocken und schneiden dann in die Schwarte ein schönes Rautenmuster ein. Das Einschneiden hat den Grund, weil wenn wir das nicht machen würden, wird das Ganze platzen und sieht unschön aus. Wenn man das ein schönes Rautenmuster reinschneidet, kann das Schwartel nicht aufplatzen, das Fett kann das Überschüssige ausrinnen und es schaut einfach auch schöner aus. Gerne ein Tipp am Rande, das Einschneiden einer Schwarte ist durchaus schwer. Nehmt dazu auf alle Fälle ein ganz, ganz scharfes Messer, Küchenmesser zum Beispiel. Oder es würde sich auch ein, das wirklich sauberes und wenn möglich abgekocht, wenn ihr es für was anderes schon verwendet habt, Stanley-Messer oder Teppichschneidemesser eignen, weil die sind besonders scharf, die Klingen, und da geht das ganz gut. Und was ich euch noch als Tipp mit auf den Weg geben kann, überbrühte Schwartel vorher ein bisschen, weil dann lässt sich's auch leichter schneiden. Wenn ich das gemacht habe, müssen wir unser Stück Fleisch so einschneiden, dass eine gewisse Tasche entsteht, sprich in der Mitte, also Ränder lassen, einfach in der Mitte einen Schnitt durchmachen, dass wir auf allen 4 Seiten einen Rand haben und den Braten im Anschluss damit schön füllen können. Ja, innen und außen salzen, pfeffern wir das Ganze mal und reiben es dann mit Kümmel und unseren Knoblauchstückeln schön ein. Hier braucht ihr übrigens nicht mit den Gewürzen sparen, das kann durchaus alles ein bisschen kräftiger haben, weil zu so einem Braten passt es, dass es wirklich schön kräftig gewürzt ist. Das Ganze wickelt dann am besten in Klarsichtfolie ein und lasst es über Nacht im Kühlschrank ziehen. Ja, am nächsten Tag breiten wir mal die Fülle vor und da nehmen wir unseren Schinken und den Speck und den würfeln wir mal klein. Die Pistazien, die werden grob gehackt und im Anschluss vermischen wir Schinken, Speck und Pistazien mit dem Bret. Wenn ihr es nicht als reines Bret gekauft habt, müsst ihr natürlich vorher, klar, die Würstel schälen und das dann so rausholen, das Bret. Wenn wir das gut vermischt haben, wird die Schweinebrust mit der Masse gefüllt und anschließend wird das Stück Fleisch schön verschlossen. Am idealsten ist das, wenn ihr das Ganze mit Küchengarn vernäht. So umwickeln wie beim Rollbraten wäre möglich, würde ich aber beim Salzburger Braten nicht empfehlen. Alternativ könnt ihr auch so kleine Metallspießchen nehmen und mit denen den Braten schön zumachen. Das geht auch als Alternative, wenn ihr das nicht mit Küchengarn vernähen wollt. Ja, das Backrohr, das heizen wir jetzt auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze auf. Man könnte alternativ natürlich 180 Grad Celsius Heißluft nehmen, aber ich würde euch persönlich hier wirklich Ober-Unterhitze empfehlen, da die Heißluft es zu sehr austrocknen würde. Dann nehmen wir eine schön große Bratenform und die befüllen wir so circa Daumen hoch mit Brühe, mit unserer Rinderbrühe. Dann setzen wir das Stück Fleisch, und das ist ganz wichtig, mit der Schwarte nach unten, sprich in die Flüssigkeit hinein, eben in unsere Form, verschließen die ganze und stellen es für gut 60 Minuten in unser Backrohr und lassen es da drin schön braten. Nach der Zeit holen wir das Ganze aus dem Backrohr heraus, nehmen den Deckel ab, wenden das Ganze, geben die Thymianzweige hinzu oder alternativ getrocknete Thymianblättchen und die zwei Lorbeerblätter und stellen sie wieder ins Rohr hinein. Und dort darf das Ganze dann wieder für so gut 60 Minuten drinnen bleiben. Ich gebe euch gleich den Tipp, nehmt es bitte wieder nur als Richtwert. Abhängig vom Backrohr kann es sein, dass es ein bisschen länger braucht, aber auch vielleicht ein bisschen kürzer. Nehmt es aus groben Richtwert. Was man als guten Tipp hier nehmen kann, so lange braten, bis das Schwartel wirklich schön braun ist. Nicht zu dunkel natürlich, weil dann schmeckt es nicht, ist dann einfach eine schöne braune Konsistenz haben. Während das Ganze so vor sich weiter brät, sollten wir es gelegentlich immer wieder mit entweder frischer Brühe oder dem Bratensaft übergießen. Hat den Grund, wenn wir das nicht machen, würde das Fleisch, das Schwartel zu sehr austrocknen, was wir nicht haben wollen in dem Fall. Ja, und das, wie gesagt, immer wieder übergießen. Danach widmen wir uns mal dem Suppengemüse und dann nehmen wir die Karotten, orange und gelb, den Sellerie und die Pastinaken oder Peterswurzel, die auch manchmal dabei sind, und schälen die, putzen sie und schneiden sie anschließend in kleine Würfel. Ja, und 30 Minuten bevor der Braten fertig ist, kommen diese kleinen Würfel in die Soße rein. Und mit denen übergieße ich dann auch ein bisschen den Braten. 20 Minuten vor Schluss würde ich euch empfehlen, übergießt sie nicht mehr. Weil würden wir da weiter übergießen, wird Schwartel nicht so schön kross werden. Ja, und dann, ja, wie gesagt, wird das Ganze nicht mehr übergossen. Wenn dann der Braten wirklich schön gar ist und wir ein schön krosses Schwartel haben, verholen wir uns den Ganzen aus dem Bräter heraus, legen auf eine Alufolie, wickeln das ein bisschen ein und lassen es dann im ausgeschalteten Backrohr oder kann man auch draußen machen lassen, mal eine Zeit lang rasten. Den Saft, die Sauce füllen wir in einen kleinen Topf um, stäuben ein bisschen Mehl hinein, sprich um das Ganze zu binden, und danach lassen wir das noch ein bisschen reduzieren. Wenn das Ganze zu fett ist, kann natürlich zuvor mit einer Fettreduzierpfanne das ganze Fett entfernen, damit einfach ja, das ein bisschen kalorienärmer ist, wobei ich denke mal, das bisschen Fett soll uns dann bei dem deftigen Essen auch nicht mehr stören. Ja, und danach kann man es eigentlich auch schon servieren. Aber was fehlt uns denn noch? Genau richtig, die Beilage. Und die könnt ihr eigentlich wunderbar machen, während es der Braten schön im Backrohr drinnen ist. Und die Beilage bereiten wir wie folgt zu. Zunächst einmal müssen wir Erdäpfel und Äpfel schälen. Die Äpfel natürlich entkernen, klar, weil die Kerne wollen wir nicht drin haben. Und im Anschluss werden beide Äpfelvarianten, sage ich jetzt einmal, fein gerieben. Die Zwiebel werden im Anschluss geschält und ganz, ganz fein gehackt. Und der Speck wird schön kleinwürfelig geschnitten. Ja, und das Sauerkraut, das sollten wir auf alle Fälle vorher ein bisschen spülen, damit es nicht zu sauer ist. Und im Anschluss schön kräftig auspressen. Wäre jetzt kein Problem, wenn wir ein bisschen den schönen säuerlichen, der presst das Ganze nur aus. Also das ist dann, sage ich mal, eurem persönlichen Geschmack überlassen. Danach nehmen wir die Erdäpfel, die Äpfel und den Speck und vermischen das mal schön zu einer, ja, netten Masse. Dazu kommen dann das Mehl, die Eier und etwas Salz. Das verrühren wir dann auch. Und last but not least kommt das Sauerkraut dazu und dann vermengen wir das schön, damit wir wirklich das alles gut verteilt haben. Ja, und diese Masse lassen wir dann für so gut 30 bis, ja, durchaus auch 40 Minuten rasten. Das Ganze muss nicht im Kühlschrank sein, kann durchaus auch am normalen Arbeitsplatte sein. Nur bedeckt es bitte mit, ja, Glassichtfolie oder dergleichen. Nach der Zeit forme ich aus dieser Masse so kleine Krapfen. Das können durchaus ausschauen wie so ein Faschingskrapfen. Und das backe ich dann einfach im heißen Öl schwimmend heraus, bis es schön goldbraun gebacken ist. Und fertig ist auch meine Beilage. Und die würde ich danach noch ein bisschen auf Küchenpapier abtropfen lassen, auf einer Küchenrolle, damit sie eben nicht zu fett ist. Ja, und das serviere ich dann mit meinem Braten und einem herrlichen Bierchen dazu und man hat wirklich ein exzellentes Feiertagsessen. Kann ich wirklich nur schwer empfehlen, das schmeckt echt total gut. Ja, und somit sind wir am Ende der Folge 100 angelangt. Solltet ihr noch Fragen zum heutigen Gericht haben oder solltet ihr Anregungen, Wünsche für die nächsten Folgen Gabelbissen haben, zum Beispiel, dass ihr sagt, hey, mich würde mal Gericht XYZ interessieren, was kannst du uns darüber erzählen oder hey, mach doch mal dieses oder mach einmal jenes. Das könnt ihr mir natürlich auch jederzeit gerne schreiben. Ach, eines noch, bevor ich vergesse. Ich habe schon in vergangenen Folgen immer wieder mal Interviews angekündigt. Keine Sorge, das habe ich nicht vergessen. Es war mir von der Zeit her bis jetzt leider noch nicht möglich, meine Interview-Ideen für den Gabelbissen wahrzunehmen. Aber ich denke, bis zur Folge 200 haben wir einige Interviews hier. Ich habe tolle Ideen, habe auch schon ein paar Zusagen und da werde ich schon irgendwann mal Zeit finden und da Interviews zusammenbringen. Gut, dann sage ich euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die vielen, vielen Flatterklicks in den letzten 100 Folgen, für die Kommentare, für euer Feedback oder generell einfach, dass ihr den Gabelbissen abonniert habt. Es freut mich immer sehr, wenn ich merke, dass das, was ich mache, gut ankommt. Somit wünsche ich euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.